1. Angesichts der gesamten Situation Jinjen wir ein verbindlich Verpflichtung ein und unterzeichneten SIE, auf dem versiegelten Dokument befanden sich die Unterschriften unserer Obersten, Leviten und Priester. 2. Auf den versiegelten Erkunden waren Nehemia, der Stadthalter und Sohn Herkalges, so is Zedekia namentlich aufgeführt. 3. Ebenso Saraja, Asaja und Jeremiah, 4. Pasha, Amaja und Malkia, 5. Hattus, Sebanja und Malak, 6. Harim, Mirmoth and Abaja, 7. Daniel, Jonathan and Baruch, 8. Masulam, Abia and Mijamin, 9. Masja, Bilgai and Semaja, Welsh die Priester Waren. 10. Unter den Levi 10 befanden sich Jesua, der Sohn Asanjas, Binui Aus den Nachkommen Henadads, und Kadmiel, 11. Soi Ia Bruder Sebanja. Hodia, Kelita, Pelagia und Hanan, 12. Mika, Rehab und Hersabja, 13. Saka, Serebja und Sebanja, 14. Hodia, Barney and Beninu. 15. Die Haupte des Vokes Waren Peyos, Parhatmob, Elam, Satu und Barney, 16. Bunny, Asgad and Babai, 17. Adunia, Bigvi and Adin, 18. Ate, Hiskia and Asia, 19. Hodia, Hazem and Bizai, 20. Harif, Anathoth and Nobai, 21. Magpias, Masulam and Hizir, 22. Mezesabiel, Zadok and Jadua, 23. Palatia, Hanan and Anajah, 24. Hosea, Hananja and Hasub, 25. Hallows, Pillar and Sobek, 26. Reham, Hasabna and Marsaja, 27. Ahia, Hanan and Anan, 28. Malak, Harim and Barna. 29. Das Ubridgevok, Einschließlichter Priester, Levi 10, Torhüter, Sanger und Tempeldiener, Soe al, die sich von den heidnischen Bewohnern des Lands getrennten dem Gesetzgots unterwerfen hatten, schlossen sich im ihren Frauen, Sonen und Tochtern, sofern sie alt genig waren die Bedeutung zu erfassen, 30. Ihren Bruden, den Vornehmen, und legten einen Eid soe einen Schwur ab, das sie gemes dem Gesetzgots leben werden, welst durch Mose, den Diener Gots, übermittelt werden war, und Algebot, Vorschriften und Satzungen des Herrn, Unsers Gottes, Beechten und Einhalten wollten. 31. Insbesondere verpflichteten sie sich, Eiertochter nicht den heidnischen Bewohnern des Landes zur Frau zu geben und auch deren Tochter nicht für Eierson zu nehmen. 32. Ferner versprachen sie, Sabbat oder an anderen heiligen Tagen kein waren oder getreid von den Bewohnern des Landes zu kaufen, selbst wenn diese sum verkauf anboten. Zudem wollten sie im siebten Jahr das Land brachleigen lassen und auf jegliche Forderung aus Darlehen versichten. 33. Des Weiteren legten sie als gesetzlich verpflichtung fest, jährlich ein Drittel ein Shekels für den Dienst im Tempel ihres Gottes zu entrichten. 34. Dies Abgabe war bestimmt für die Schorbrot, die taglichen Speis und Brandopfer, die Opfer und Sabbaten und Neumannstagen, soe für die Fest dash, Dank und Sundopfer, die zur Sühne Israels Dienten und für den gesamten Dienst im Tempel ihres Gottes. 35. Die Priester, Leviten und das Volk losten aus, Welsh Familien zu Welsher festgesetzten sie jarlich Holz für den Tempel ihres Gottes liefern sollten, damit es auf dem Alter des Herrn ihres Gottes verbrannt werden konnte, y es im Gesetz fortschrieben war. 36. Weiterhin verpflichteten sie sich, die Erstlinge ihres Ackerlands und die Ersten Frukte aller Baumarten Jedsjaren den Tempel des Herrn abzulaufen. 37. Ebenso sollten sie ihr Erstgeborenen Son und die Erstgeborenen ihres Wiebestands gemäß der gesetzlichen Vorschrift, einschließlich der Erstgeborenen ihrer Rinder und Schaf, und den Tempel ihres Gottes, und die dort dienenden Priester, abgeben. 38. Auch die Ersten Gaben von Gratz, Hebeopfen, Baumfrachten, Most und all Wulten sie den Priesten in die Kammern des Tempels ihres Gottes bringen. Den Zenten ihres Ackerlands sollten sie den Leviten geben, da dies den Zenten in allen ihren Landwirtschaftlichen Städten einsammelten. 39. Ein Priester aus der Linie Aaron sollte anwesend sein, wenn die Leviten den Zenten einsammelten. Die Leviten wiederum sollten ein Zentel des erhaltenen Zenten in die Kammern des Schatzhauses im Tempel ihres Gottes bringen. 40. Denn in dies Kammern sollten die Israeliten und Leviten die Abgaben von Getreide, Mostendal Leifern, die sich dort die Gefass des Heiligtums sowie die Dienenden Priester, Torhüter und Sänger aufhielten. Auf dies Weise wollten sie sicherstellen, dass der Tempel ihres Gottes nicht verniedlassigt wird.